بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter mit der Frage Nummer 113 aus dem Buch 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Hafiz al-Hakimi rahmatullahi alayh. Der sagt: Wie beschreibt der Koran die Versammlung? Die Versammlung wird hier al-Hashr genannt. Yawm al-Hashr ist ein Name vom jüngsten Tag, an dem die Leute zusammen versammelt werden. Er sagt, viele Ayat beschreiben sie davon ausgehend die Aussage Allah subhanahu wa ta'alas: Nun seid ihr einzeln zu uns gekommen, so wie wir euch das erste Mal erschaffen haben. Das heißt, ihr wart einzeln, als ihr erschaffen wurdet. Und ihr habt hinter euch zurückgelassen, was wir euch übertragen hatten. Und wir sehen eure Fürsprache nicht bei euch, von denen ihr behauptet habt, dass sie Teilhaber an euch waren. Nun ist das Band zwischen euch abgeschnitten und entschwunden ist euch, was ihr zu behaupten pflegtet. Also er geht hier darauf ein, ihr wurdet einzeln erschaffen und ihr seid doch einzeln zu uns zurückgekehrt. Also jeder Einzelne ist auch zu uns zurückgekehrt, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wo sind jetzt eure Fürsprecher? Also wo sind die Leute, die ihr angebetet habt? Wo sind die Götzen, die ihr angebetet habt? Sie sind jetzt weg, ja, sie sind entschwunden. Es gibt keinen Keil zwischen ihnen und euch. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter: Und gedenke des Tages, da wir die Berge versetzen und du die Erde kahl hervorstehen siehst und wir versammeln sie, ohne jemanden von ihnen auszulassen. Ja, das ist sozusagen so ein bisschen die Erklärung. Jeder Einzelne, so wie er erschaffen wurde, wird auch wieder erweckt und er wird zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgehen und an diesen Versammlungsort, Versammlungstag herbeigebracht. Also er baut sozusagen die Verse aufeinander auf. Er sagt weiter: An einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Allerbarmer versammeln und die Übeltäter wie eine durstige Herde zur Tränke zur Hölle treiben. Also er beschreibt hier, weil hier geht es ja um Sifa, heißt es eben im arabischen Titel. Sifat al-Hashr, also wie wird das sein, wie beschreibt der Koran die Versammlung? Ja, an einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen, also die Gläubigen, als eine geehrte Abordnung zum Allerbarmer versammeln, also als eine geehrte Delegation, die kommen würde, weil sie geglaubt haben an Allah subhanahu wa ta'ala, sie werden gut behandelt, und die Übeltäter, die Schlechtes tun, wie eine durstige Herde, die zu Getränke gebracht wird. Ja, wenn eine ganze Herde durstig geht, wird schwer und durcheinander im Chaos miteinander versammelt, subhanallah. Und er sagt ja weiter: Und ihr in drei Arten aufgeteilt werdet. Die Gefährten von der rechten. Was sind die Gefährten von der rechten Seite? Und die Gefährten von der linken Seite. Was sind die Gefährten von der linken Seite? Und die Vorausgeeilten. Ja, die Vorausgeeilten. Das findet man in Surat Al-Waqiyah wieder. Und in Surat Al-Waqiyah beschreibt er auch jene. Die Gelehrten haben verschiedene Ansichten, was die Vorausgehalten sind. Viele sagen, dass damit die Sahaba gemeint sind und die ersten drei Generationen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja: Thullatum min al-awwalin wa qalilum min al-akhirin. Also es sind viele von den Vorausgegangen und wenige von den Nachkommenden. Manche sagen, damit sind nur die Propheten gemeint. Wallahu alam. Man sollte niemals die Hoffnung aufgeben. Die Rechten sind die Gutestuenden und die Linken sind natürlich die Schlechtestuenden. Er sagt: An jenem Tag folgen sie dem Rufer, bei dem es nichts Krummes gibt. Die Stimme senken sich in Demut vor dem Allerbarmer, so dass du nichts hörst außer leises Tappen. Oder leises Flüstern wäre sogar besser. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا. Also du hörst nichts. Dieses Wort ist sehr interessant, weil es geht, dass man hört dieses Pss, Pss, Pss, Pss. Wenn jemand flüstert, man traut sich nicht laut zu reden. Ja, das ist, weil der Allerbarmer anwesend ist, subhanallah. Und er sagt, dieses leise Tappen sind die Schritte zum Versammlungsplatz, wie die Schritte der Kamele. Und da gibt es, wie gesagt, andere Meinungen. Entweder sind es leise Schritte, die tappen, oder leise wird gesprochen, weil keiner sich traut, dass der Allerbarmer vorhanden ist. Oder da ist, sozusagen. Wen Allah recht leitet, der ist wahrlich recht geleitet. Wen er aber in Irre gehen lässt, für diejenigen wirst du außer ihm keine Schutzherren finden. Und wir werden sie am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln. Das ist natürlich auch möglich. Da haben die Sahaba gefragt, wie soll das funktionieren, ja Rasulullah, dass sie auf ihren Gesichtern gehen. Mukibban ala wajhi, so wie es in Surat al-Mulk heißt. Die sagen, wie soll das funktionieren, auf den Gesichtern gehen? Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der euch im Diesseits auf den Füßen laufen gemacht hat, ist auch dazu fähig, jene am jüngsten Tag auf ihren Gesichtern laufen zu machen. Subhanallah, was für eine Antwort. Was für eine Antwort. Subhanal Malik. Das ist so die Beschreibung von Yom al-Hashr und das ist natürlich nur ein ganz kleiner Auszug vom Koran. Da muss man einfach sehr, sehr viel lesen. Der Koran beschreibt schon sehr viel. Und er geht dann in der Frage Nummer 114 darauf ein, was die Sunna, wie die Sunna das beschreibt. Er sagt, wie beschreibt die Sunna die Versammlung? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Menschen werden am Tag der Auferstehung in drei Gruppen versammeln. Die Menschen, die erste Gruppe, werden von Hoffnung und Furcht erfüllt sein. Die Menschen der zweiten Gruppe werden je zwei, je drei, je vier, je zehn auf einem Kamel reiten. Und die übrigen, die dritte Gruppe, wird das Höllenfeuer selbst versammeln. Es wird mit ihnen die Nacht verbringen, wo sie sie verbringen werden. Also die erste Gruppe sind jene, die von Hoffnung und Furcht erfüllt sind. Also das sind die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, die Ihsan hatten, die Iman hatten, die immer zwischen diesen beiden auch im Diesseits gelebt haben, zwischen Hoffnung und Furcht. Und die zweite Kategorie sind jene Menschen, die entweder zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu zehnt auf einem Kamel reiten. Je nachdem, wie ihr Mann war, wie sie Platz hatten, wie sie zusammen waren und. Und die dritte Kategorie sind die Schlechten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Er sagt, Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, ein Mann sagte, O Gesandter Allahs, wie ist es möglich, dass der Glaubensverweigerer am Tag der Auferstehung auf sein Gesicht geführt wird, wie ich schon erwähnt hatte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ist denn der ihn im Diesseits auf zwei Beinen laufen ließ, nicht imstande und hat er nicht die Macht dazu, ihn am Tag der Auferstehung auf seinem Gesicht laufen zu lassen? Das habe ich ja gerade erklärt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand auf, um uns eine Rede zu halten und sagte, ihr werdet wahrlich Allah so begegnen, barfüßig, nackt und mit der Vorhaut. Allah macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf. Es wird geschehen, dass Ibrahim al-Khalil, also Khalil Allah, der Freund Allahs, unter allen Geschöpfen der Erste sein wird, der bekleidet wird. Das heißt, wenn dir irgendetwas im Diesseits fehlt, oder gefehlt hat, oder du vielleicht deiner Meinung nach unvollständig erschaffen wurdest, dann wirst du inshallah ta'ala im Jenseits vollständig wieder zurückkommen, aber auch barfüßig, nackt und mit der Vorhaut, das heißt, du wirst keine Kleider haben, du wirst keine Schuhe anhaben, und der Erste, der bekleidet wird, ist Ibrahim alayhi salam. Aisha radiallahu anha berichtet, ich hörte den Gesandten Allahs sagen, die Leute werden am Tag des Gerichts barfüßig, nackt und mit Vorhaut versammelt werden. Ich sagte, O Gesandter Allahs, Männer und Frauen sehen sich gegenseitig an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Aisha, das Ereignis wird gewaltiger sein, als dass sie sich gegenseitig ansehen. Subhanallah. Eigentlich reicht schon diese Angelegenheit, wenn diejenigen, die Verstand haben, diese Sache verstehen. Subhanallah. Die Männer und Frauen, sie werden nackt sein. Und normalerweise, wenn du Männer und Frauen in einen Raum steckst und sie sind nackt, dann sind sie nur noch sich gegenseitig am Anschauen. Aber dieser Tag, der wird so heftig sein, dass sie das nicht mal bemerken werden. Und jeder von uns kennt das, dass wenn er so richtig beschäftigt ist, dann kann man vor ihm alles machen. Man kann ihn alles wegnehmen, man kann ihn ausrauben, man kann ihn selbst die Kinder vor den Augen wegschnappen, weil eine Sache einen so beschäftigt. Und dieser Tag wird der schlimmste Tag sein für diejenigen, die nicht daran geglaubt haben. Und sie werden beschäftigt sein. Sie werden nicht darauf achten, dass sie selbst nackt sind oder andere nackt sind. Denn sie werden Furcht haben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen machen lassen, die gekleidet werden, für die diese Zeit nicht lange sein wird, und von denjenigen machen, die auf Throne aus Licht oder Gold sitzen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.